Mr. Crow stieg aus, und Joseph ging ihm weiter. Sie glitt zügig durch das Hafenbecken, musste aber ihre Geschwindigkeit drosseln, weil sich zwei andere Protestboote vor ihr... Justus Jonas wollte jedoch noch nicht nach Haus. Ihn zog es zurück zur Rattlesnake Road, wo er unbedingt nach irgendwelchen Spuren suchen wollte. Dabei ging es ihm vor allem um das Landegebiet des Hubschraubers. Die Herrschaften. Am nächsten Morgen